So, in dieser Folge von dem kurz dazwischen geblubbert soll es heute mal um eine Spiele-App gehen. Und zwar ist es ein Spiel, das immer wieder mal hier durch die Podcast-Landschaft geistert. Clash of Clans. So, ich sehe jetzt schon, wie einige verzweifelt die Hände vorm Kopf zusammenschlagen und hektisch nach dem Skip-Button suchen. Das könnt ihr ruhig machen, das stört mich nicht weiter. Aber mich hat ein Audio-File erreicht, und zwar von dem Thomas. Der Thomas, wer den nicht kennt, der macht den Gabelbissen und den Sprechgröstelt-Podcast. Und ja, der hat mir Folgendes geschickt. Da hören wir jetzt mal kurz mal rein. Du spielst gerne Clash of Clans? Du bist auf der Suche nach einem neuen Clan? Dann bewirb dich jetzt bei den Kai Piranhas. Finde uns in-game unter dem Kürzel Raute 20829QQY. Weitere Informationen unter kaipiranhas.planet-kai.de. Wir warten auf dich. Ja, das ist doch ein schöner Jingle geworden. Also klingt nach einer recht herzlichen Einladung. Ich selber habe auch so ein Dorf da bei diesem Clash of Clans, komme aber zeitlich nicht wirklich dazu, da zu spielen. Ich habe das mittlerweile so gemacht, dass die kleine Tochter da ab und zu mal ein bisschen aufräumt und die Bäumchen absägt und die ganzen Geld und Lager, die man da so anlegen kann, mal leer macht. Spielidee ist, glaube ich, relativ einfach, oder? Man fängt, glaube ich, an mit einem Rathaus und mit einer Kanone und dann baut man sich halt Stück für Stück so ein Dorf auf. Ja, gibt In-App-Käufe und man kann Geld und Diamanten sammeln und man kann eine Armee aufbauen, man kann dann in den Krieg ziehen natürlich und bei anderen Leuten auch ein bisschen rumräubern. Also ganz kurz war ich auch mal in dem Clan mit drin. Da sind Leute wie der Bobson Bob und der Planet Kai damals drin gewesen, der Thomas natürlich, der Ralf war dabei vom Nebensprechen, soweit ich mich erinnert, der Girard war, glaube ich, oder hat sogar mit mir zusammen dann angefangen. Wer von denen jetzt noch wirklich mit im Boot ist oder auch nicht, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall eine schöne Sache, weil ist ein Spiel, wo es auch ein bisschen um Community geht. Und wenn ich das noch richtig weiß, man kann einfach so vor sich hin spielen und verpflichtend ist, glaube ich, nur zweimal die Woche gibt's diese sogenannten Clan-Kriege. Da muss man dann innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, so irgendwie den einen oder anderen Angriff fahren, wo man dann halt einen anderen Clan angreift. Und ja, das ist, was ich davon noch weiß. Also wer da Interesse hat, die Homepage hat der Thomas in seinem Jingle genannt, werde ich vielleicht auch in den sogenannten Shownotes, die es heute dann auch mal beim kurz dazwischen geblubbert gibt, verlinken. Ja, guck doch mal, ob er da Spaß dran hat. Ich denke, der Thomas und auch die anderen Jungs und Mädels freuen sich, wenn ihr dazu stoßt und da mitmacht an der Stelle. Also in dem Sinne, kurz mal dazwischen geblubbert. Ja, schöne Woche wünsche ich. Passt auf euch auf. Servus, der Klaus. What?